going out like a sucker, no way. Michael Jackson ist tot, doch die Sonne scheint. Ich sing zu Billie Jean, remember the time, ah. Und ich denke an die Zeit, in der von Bäumen die Blätter fallen, die Sonne blendet und ich bin am Strand gelandet. Die Sonne wird rot und verschmilzt am Horizont. Die Gedanken in der Ferne geballt, ist egal was kommt. Der Weg ist das Ziel, das Glück ist zum Greifen nah. Kein Geld der Welt ist so viel wert wie dieser eine Tag. Es wird warm draußen und die Frauen werden nackter. Moment, ich hol meinen Bagger. Und am See treffen wir Freunde und Leute mit ner artgleichen Freude, yeah. Ich leg den Kopf in den Sand und schließ meine Augen. Es kommt mir vor wie ein Traum, ich kann's gar nicht glauben. Aha. Diese Momente, die mir all meine Schmerzen rauben. Diese zeitlose Stille, die wir alle brauchen. Wir schmeißen Grills an und die Ladies sind kalt und nass. Ja, wir wollen Spaß, yeah. Es ist alles klar, wir trinken Whisky und teilen mit den Nachbarn. Wir haben blauen Himmel auf blasbare Palmeninseln. Ein Kuss abkommt, jetzt sehen wir uns als Zahlungsmittel. Strandkorb mit Getränke, Alter, Bier ohne Ende. Pralle Bikini, ein Traum für Augen und Hände. Es ist alles okay, uns geht es gut. Wir baden nackt im See mit Frauen, ein bisschen Blut. Plötzlich ist es Nacht und das Knistern verstummt. Das Lagerfeuer wärmt uns. Yo, hol die Marshmallows raus, jetzt wird gebumst. Keiner Spaß, ich hab keine bösen Absichten. Ich will dich lediglich mit etwas Wasser abspritzen. Hier kommen zwei schöne Jungs, wir erschaffen Besonderes. Trink einen mit, damit du weißt, was besonders ist. Dieser Track ist ein Kracher. Leg den Hammer weg, wir holen den Bagger.